Dach. Das tun wir das nächste Mal wieder. Es hat sich bezahlt gemacht. Wir schlagen Schau. Wir seifen ein. Wir waschen unsere Hände wieder rein. Wir haben ihn gebilligt, den großen heiligen Krieg. Wir haben Kredite bewilligt, weil unser Gewissen schwieg. Wir schlagen Schau, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Dann fielen wir auf die Beine und wurden schwarz-rot-gold. Die Revolution kam alleine, wir haben sie nicht gewollt. Wir schlagen Schau, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder rein. Wir haben die Revolte zertreten und Ruhe war wieder im Land. Den roten Proleten, das klebt noch an unserer Hand. Wir schlagen Schau, wir seifen ein, wir waschen unsere Hände wieder. Wir haben unsere Brüder mit Wahlkampfseife bedacht. Das tun wir das nächste Mal wieder. Es hat sich bezahlt gemacht. Sind wir schon. In den Jahren der Weltwirtschaftskrise zählte man in Deutschland fast 7 Millionen Erwerbslose. Einen davon machen wir jetzt. Danke.